O Götter, gebt uns einen großen Krieg, der imstande ist, alle kleinen Kriege zu beenden, liest man in einer alten Anrufung. Aber auch, jeden großen Schrecken besiegt man, indem man eine Energie entwickelt, die diesen übertrifft. Die Bombardierungen, die die Sonne von den riesigen Eisblöcken der Milchstraße erhält, ist der Kraftstoff, der es ihr gestattet, ihre Energie unaufhörlich zu erneuern, die sonst erschöpft wäre. Was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Je näher es dem Ende zugeht, umso unerschütterlicher, mit immer größerem Glaubenseifer verhält sich Adolf Hitler. Immer mehr Feuer prägt er meinem stählernen Willen auf, seiner teutonischen Erregung, bis er sein Blut in Feuer verwandelt. Immer schneller lässt er den Kreis der Swastika der Wiederkehr kreisen, so dass fast niemand mehr diese wahnsinnige Geschwindigkeit ertragen kann. Einige springen ab, manche reißen aus, andere werden zerstückelt. Nur sehr wenige sind es, die ihn bis zum Schluss begleiten, nur diejenigen eingeweihten Viras göttlichen Geschlechts, die Einherjer und die Asen von Valhalla mit ihren Walküren. Josef Goebbels und seine Frau waren auch treu bis zum Tod, ohne Eingeweihte zu sein, denn ihre Ehre heißt Treue. Ewigen Ruhm für Josef Goebbels, Heil, Sieg, Heil. Nun, am Ende dieser Seiten angelangt, müssen wir noch etwas über die Swastikas Levogira und Dextrogira enthüllen. Die letzte Wahrheit des Swastika Levogira wird sich nicht in dieser raumzeitlichen Welt erfüllen. Es ist demnach kein Weg, sondern ein Kreisen, das aus dem Maya und dem Samsara, dem demiurgischen Zeitraum, herausführt und von einer Mitte oder schwarzen Sonne nach einer anderen Wirklichkeit aufsaugt, in Richtung einer Ewigkeit, die wir grüner Strahl genannt haben und der eine nicht vorhandene Blume ist. Gleichzeitig macht das Swastika Dextrogira die freiwillige Rückkehr des Tulku-Krieger-Avatars, des Siddha-Divya, zur samsarischen raumzeitlichen Ebene möglich. Wenn der Kreis des Swastika in einer solch wahnsinnigen Geschwindigkeit kreist, verwandelt es sich in Vimana, das Gesetz der Schwerkraft brechend. Es erleichtert den Schritt in eine andere Dimension. So war es, als der Führer aus dieser Welt trat. Und als Himmler ihn aufsuchen sollte, stellte er fest, dass er nicht da war, dass jener nicht sein Führer war, weil dieser sich entfernt hatte. Und durch den Schrecken, der ihn dabei durchfuhr, als er begriff, dass er, Himmler, hier geblieben war, wusste er nicht mehr, was er tat. Und tat irgendetwas. Von Anfang an haben wir erklärt, dass ein Avatar, ein Tulku, nicht immer in seinem irdischen Träger ist, weil dieser es nicht ertragen könnte. Der Avatar des Führers trat ein und aus. Als Himmler kam, war er schon nicht mehr da. Und die Russen fanden 14 verbrannte Leichname von Hitler, die ihm alle glichen. Stalin war auch erschrocken. Deshalb hat er Cordell Hull gegenüber erklärt, dass Adolf Hitler nicht in Berlin gestorben sei. Und dies ist ein weiterer Grund, weshalb die Juden Stalin entmythisieren mussten. In der Hoffnung auf seine Wiederkehr als Kalki, als der letzte Avatar, sitzend auf einem weißen Pferd und mit dem flammenden Schwert eines Kometen in der rechten, der Komet Phaeton, und in Erwartung der Wiederkehr Loherangrins, dem Schwan mit dem schwarzen Hals, von den Gletschern des Südpols, werden wir weiterkämpfen, bis wir siegen, bis wir hinaustreten, denn auch wir beschleunigen. Die Rückkehr zu den Anfängen. Wir haben die Kraft aufgebracht, hier alten Ruhm, alte Schmerzen und Kämpfe wieder aufleben zu lassen, um den jungen Helden zu helfen, die ihr Leben ließen bei der Verteidigung des Führerbunkers in Berlin und die wiedergekommen sind, diese jungen Männer und Frauen. Denn sie befinden sich erneut unter uns und sind die Anhänger des esoterischen Hitlerismus, die Verteidiger des Goldenen Bandes, die den großen Krieg weiterführen werden, bis sie wieder mit ihrem Führer in der Wiederkehr einer rasenden Horde des wilden Heeres vereint sind. Zusammen werden sie den letzten Kampf führen und siegen. Es scheinen Jahrhunderte vergangen zu sein seit jenem zurückliegenden Zeiten, als wir die gefangenen Riesen der Felsen in den hohen Bergen, die meine Stadt Santiago des neuen Extrems umschließen, und auf dem Gipfel von El Plomo, dem Berg der Verwandlung, Paititi, die geheime Stadt des ewigen Lebens, des Parzival, den Berg des Gral sahen. Jene Gipfel gehörten zu dem Haus meiner esoterischen Familie, meinem Geschlecht, meiner hyperboreischen südpolaren Sippe. Dort befinden sie sich noch in Erwartung, dass jemand ihr Geheimnis entdecke, die Stimme des Blutes, des Geistes hört. Es scheinen Jahrhunderte vergangen zu sein, seit wir in Chile, in dieser heiligen und magischen Heimat, den Krieg zusammen mit den hitlerischen Heerscharen und den Kameraden begannen, die hier für den Avatar kämpften und noch kämpfen. Jahrhunderte, vielleicht sind es Jahrhunderte, seit mein Meister mich in diesem Land des weiten Südens einweihte. Wie viele Dinge sind seither geschehen? Ich habe meine in aller Welt verstreuten Kameraden gesucht, die Helden, die das Blut ihrer Wunden stillten, wie Savitri Devi, Never Forgive, Never Forget, wie Ezra Pond, Knut Hamsun, Hannah Reitsch, Leon de Grell, Scorzeni, Rudel, wie König Anfortas, wie ich selbst. Überall habe ich ermittelt, um mehr zu erfahren, habe versucht, in die uneinnehmbaren Zufluchtsstätten einzudringen, wo Hitler mit Barbarossa, König Arthur, Baldur, Wotan schläft. Auch ich wünsche mir, zusammen mit ihm und seinem wilden Heer das letzte Gefecht gegen den Feind in dieser und in anderen Welten zu schlagen. Eines Tages bin ich bis zum Eis der Antarktis auf der Suche nach den Oasen der warmen Wasser im Herzen der Gletscher gekommen. Von da brach ich auf, die Himalaya-Gipfel zu erklimmen und habe versucht, die Tore des Berges Kailas aufzubrechen, wo wir glaubten, den Eingang zu dem Tempel meines Meisters zu finden, zum Monte Meru, der Wohnstätte Buddhas, Shivas und Parvatis. Ich ging in die Pyrenäen, erklomm Montsegur, kam nach San Juan de la Pena, in Berchtesgaden, in Graubünden, in den Alpen folgte ich den Treu de Reses, dem Weg der Ambarblumen, dem Pfad der Rosen, die zu dem Königreich der Gnomen Laurins führen. Im Tal der Blumen, im Himalaya, habe ich mich erneut mit der toten und nicht toten Geliebten getroffen, die noch auf die Auferstehung wartet. Und nun, nach so viel Umherwandern, bin ich wieder hier bei den geliebten Anden meiner Jugend, immer auf der Suche nach den Eingängen zu der Stadt der Cäsaren, Paititi, der Stadt der großen Verwandlung. Mein Haar ist bei der Fühlungnahme mit dem Schnee der Gipfel im Laufe der Jahre grau geworden. Es ist wahr, doch in einer Nacht, nicht in neun Nächten, wurde ich völlig weiß, als ich dem Baum des Schreckens Yggdrasil gegenüberstand. Ihr jungen Leute, glaubt mir, nichts ist verloren und alles ist gewonnen. Dank unserem Führer und seinem glorreichen Kampf. Sein Beispiel zeigt uns den Weg der Unsterblichkeit in der inneren Verwandlung des esoterischen Hitlerismus, den wir hier aufzeigten, und in der Weisheit des gemeinsamen, synchronistischen Kampfes in der äußeren Welt. Er wird wiederkommen. Unterdessen müsst ihr mit den Waffen in der Hand und mit den Gedanken an die Geliebte im Herzen und im Sinn, wie der Held des Grals, den jüdischen Zauber, die Hypnose auf Entfernung, die im Schastel-Marvel dieser Welt viele Kameraden und hyperboreische Viras gefangen hält, durchbrechen. Denn sehen wir uns ins Angesicht, wir sind alle Hyperboreer. Ihr müsst kämpfen, um die Hypnose zu zerstören, die viele Männer und Frauen unserer gleichen physischen und geistigen Rasse gelähmt hält, die durch den weißen Verrat der neutralen Engel ermöglicht wurde. Wie Parzival müsst ihr unermüdlich, ohne Gott, ohne den jüdischen Jehova weitermachen, nur mit eurem ursprünglichen Zorn, der in dem Gedächtnis des Blutes erwacht ist, zurückgehen, immer dem Ursprung entgegen, mit dem Symbol des Hakenkreuzes der Wiederkehr, mit den zwei Schwertern der beiden Welten, sie fest ergreifend, den Gral der Anden verteidigen. Verlasst alles, ihr jungen Helden, erweckt in euch das heilige Feuer, seid bereit, dem Gefängnis, der Marter und dem Tode zu widerstehen, fallend, wieder aufstehend, bis ihr zu den Toten der Stadt gelangt, wo der Führer euch erwartet, um euch in sein letztes Bataillon einzugliedern, in sein wildes Heer, in seine rasende Horde. Junge Kameraden, Männer und Frauen, junge Viras, junge Helden, vorwärts! Gehen wir zusammen an der Seite unseres Führers, damit das goldene Zeitalter zurückkehrt, dem Kali-Yuga ein Ende setzend, dieses schreckliche Zeitalter des Herrn der Finsternisse. Heil, Sieg, Heil.